verlassene Geist, wenn ihr des Heilands Bruder Sinn und Gottes Treue gläubig preist. Nimm mich und mache es mit mir, bis an mein Herz, mein Herz, es Ende. Ich weiß gewiss, dass ich unfehlbar selig bin, wenn meine Not und mein Bekümmernis von dir so wird geendigt werden. Wie du wohl weißt, dass meinem Geist dadurch sein Durst entstehe, dass schon auf dieser Erde Satan zum Verdruss dein Himmelreich sich in mir zeigen muss und deine Ehre in mir und mir sich in sich selbst erhellen. So kann mein Herz nach gedämpften Seiten dem Friedensfest ein neues Leben.